Zur Angst hatte Rockefeller in Wahrheit aber allen Grund. Pocantico Hills, New York, wo sein prächtiges Anwesen lag, war eine Brutstätte der Black Hand. Zwei seiner Angestellten hatte man bereits angegriffen. Ein Deputy-Sheriff aus der Gegend war erstochen und erschlagen worden. Einem Straßenarbeiter hatte man eine Kugel in den Kopf gejagt. Schließlich entließ Rockefeller alle in seinem Haus angestellten Italiener und ersetzte sie durch Einheimische, durch Nicht-Italiener also. Rockefeller behauptete, er wolle bloß ehrliche Männer in Lohn und Brot bringen, doch Angst und Vorurteile grassierten. Dass sie bei dieser Massenentlassung keine Rolle gespielt haben sollen, ist schwer vorstellbar. Bei der Presse kam die Maßnahme jedenfalls hervorragend an. Allgemeines Lob für Mr. Rockefeller, erklärte die Times und merkte an, der Magnat gestatte seinen Leuten sogar, zu dieser Jahreszeit, in der es regelmäßig Minusgrade hatte, Feuerholz aus seinem Wald zu holen. Gleichzeitig verließen hunderte italienischstämmige Hausbedienstete, Gärtner und Hilfsarbeiter Pocantico Hills, ohne zu wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollten. Die einzelnen Bundesstaaten versuchten, den Gräueltaten durch neue Gesetze Einhalt zu gebieten. In West Virginia wollte man Italienern ganz die Einreise verweigern. New Jersey erhöhte das Strafmaß für Erpressung auf 20 Jahre Gefängnis. New York hatte als unmittelbare Reaktion auf die Black Hand die Strafe für Entführung schon auf 50 Jahre hochgesetzt. Ein bedeutender Geistlicher aus Detroit, der mit italienischen Einwanderern arbeitete, forderte die Todesstrafe fürs bloße Verfassen von Drohbriefen. Es sollte keine Gnade geben, fand er. Das ist eine Seuche,